Rocks in der Ortszeit von Deutschlandradio Kultur, 8 Uhr und 10. Egal welche politische Überzeugung ihr habt, engagiert euch vor allem die jungen Leute hier, eure Generation, sagte Barack Obama, der ja schon angemeldet hat, gerne ein zweites Mal amerikanischer Präsident zu werden. Sein Publikum umfasste theoretisch 600 Millionen Menschen, denn er sprach zur Facebook-Gemeinde in der Zentrale des Internet-Imperiums in Kalifornien. Philipp Banse ist heute Morgen unser Netzscout. Ist das noch das Town Hall, das Rathausprinzip, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten sich auf den Schoß von Mark Zuckerberg setzt? Ja, naja, im Prinzip ist es das schon. Also diese amerikanischen Townhall-Meetings, die haben eine lange Tradition. Townhall heißt Rathaus und meinen im Prinzip ein informelles öffentliches Treffen. So, das gibt's schon seit Jahrzehnten. Und jetzt hat sich Obama halt ins Facebook-Studio gesetzt und Fragen beantwortet von Mark Zuckerberg. Und ja, im Prinzip ist das immer so wahnsinnig neu nicht. Er hat sich halt seine Zielgruppe gesucht. Das sind halt die technikinteressierten Menschen, jüngeren Menschen auf Facebook, und die hat er so erreicht. Wie ist das denn abgelaufen? Ja, also Obama hat sich ins Studio bei Facebook gesetzt. Es waren so 100, 200 Zuschauer da, meistens Facebook-Angestellte. Und dann gab es vorher die Möglichkeit für alle möglichen Menschen auf Facebook eine Frage zu stellen. Also da war so ein, auf Facebook war so ein Knopf, stell eine Frage. Da sind so 1700 oder sowas Fragen eingegangen, und auf der Seite des Weißen Hauses gab es auch diese Möglichkeit. Ja, und dann saß Obama mit dem Facebook-Chef Mark Zuckerberg da im Studio und hat insgesamt nur 8 Fragen gestellt, und Obama hat geantwortet. Und im Prinzip war das eigentlich eine Fernsehübertragung, nur dass das nicht im Fernsehen ausgestrahlt wurde über Antenne oder Kabel und die Leute das auf ihrem Fernseher gesehen haben, sondern sie mussten sich halt bei Facebook einloggen und konnten dann, und nicht nur einloggen, sondern die konnten zu Facebook gehen und jeder konnte da das Bewegtbild, dieses Video, Live-Video sich anschauen. Das war es im Prinzip. Barack Obama soll es nützen. Nutzt das denn auf Facebook, Teil einer Wahlkampfmaschinerie zu sein? Ja, das war natürlich so, wie das immer so heißt, so eine Win-Win-Situation. Ne? Also beide haben gewonnen. Präsident Obama macht jetzt Wahlkampf, hat sich halt, wollte halt diese junge Zielgruppe erreichen, und da geht er halt nicht mehr auf den Marktplatz in einer Kleinstadt, sondern er geht auf den Marktplatz des Internets, und das ist Facebook. Da sind einfach potenziell 600 Millionen Leute. Die wollte er erreichen. Da gab es auch keine, wie das so immer so bei Facebook so mitschwingt, so eine Kommunikation. Wir stellen Fragen, du antwortest, wir sind nah beim Präsidenten, sondern das war einfach, der wollte seine Message rüberbringen, und das hat er geschafft. Aber auch Facebook hat natürlich ein Rieseninteresse daran. Die stehen gerade so ein bisschen im Fokus der US-Politik, was so Privatsphäre der Nutzer angeht. Facebook will nach China expandieren, da brauchen die ein bisschen Unterstützung aus Washington. Dann ist so ein bisschen die Frage auch, wie Facebook, sag mal so, diese ganzen Menschen, also mal so Informationen behandelt über Menschenrechte in Staaten, wo die halt mit Füßen getreten werden. Das sind so ein paar Themen, die in Washington auf der Agenda stehen. Und da hat Facebook natürlich ein riesen Interesse daran, da gut Wetter zu machen. Und ihre Lobbyausgaben haben sie auch vervielfacht. Also nur im ersten Quartal 2011 haben die $230.000 an Lobbying ausgegeben in Washington. Das ist viermal so viel wie im selben Quartal zuvor. Also die sind da sehr am Machen und am Klinken putzen. Und da kommt ihnen sowas natürlich sehr gelegen. Obamas erster Wahlerfolg verdankt sich ja zu einem nicht geringen Teil dem Umstand, dass er massiv auf das Internet setzte und es ja eben auch weiter tut. In Deutschland waren die Politiker dann hellhörig geworden. Was ist denn daraus geworden? Ja, da gab es ja viel Kritik. Also zur Bundestagswahl 2009 haben die deutschen Parteien so mal wieder viele Seiten aufgesetzt und so waren dann auch bei Facebook und Twitter, und dann gab es immer den Vorwurf, dass das nach der Wahl einschläft. Das ist auch passiert. Mittlerweile habe ich so ein bisschen den Eindruck, es hat sich so auf niedrigem Niveau verstetigt. Also jede große Partei, SPD, CDU, Grüne, haben bei Facebook einen Kanal, bei YouTube einen Kanal, der wird auch relativ kontinuierlich bespielt. Angela Merkel hat ihre wöchentliche Videobotschaft. Aber das sind halt in erster Linie noch so traditionelle, wir teilen euch etwas mit Geschichten, weniger wirklich Kommunikation auf Augenhöhe. Andrea Nahles, SPD, lässt sich dann von SPD-Mitgliedern befragen und die Fragen stellt ihr dann ein Moderator in einem Interview und das wird dann auf der SPD-Seite veröffentlicht. Norbert Röttgen, Umweltminister, lässt sich von einem CDU-Mitglied im Video befragen. Also eher so das Zeugnis sowieso verrosteter Strukturen. Ja, das ist natürlich ein Problem, denn wenn man sich wirklich auf diese neuen sozialen Medien einlässt, dann bedeutet das immer einen Kontrollverlust. Also wenn man wirklich Informationen freigibt, wenn man eine freie Diskussion zulässt, dann hat man natürlich nicht mehr die Kontrolle über die Message, die da übermittelt wird, sondern es ist eben eine offene Diskussion. Und das ist A, mit der Kultur vieler Parteien schwer zu verbinden, es ist aber auch schwer mit den Strukturen zu verbinden, wo jede Pressemitteilung erstmal von oben abgesegnet werden muss. Und wenn die Antwort auf eine Facebook-Anfrage oder auf einen Tweet 4 Tage braucht, bis sie dann durch die Strukturen abgesegnet wurde, dann funktioniert das nicht. So funktioniert diese Kommunikation nicht. Die Leute, die auf Facebook oder Twitter nachfragen, die erwarten eigentlich mehr oder weniger sofort eine Antwort. Und daran arbeiten die Parteien. Aber so gesehen ist das doch jetzt mit Obama und Facebook auch wieder so ein Rückschritt, oder? Ja, deswegen, das sage ich auch. Das ist genau der Punkt. Man verbindet dann immer mit Obama bei Facebook, verbindet man immer, jeder kann mit Obama reden, Obama auf Augenhöhe, Obama ganz nah, er antwortet auf unsere Fragen. Und das war es nicht. Es gab diesen Knopf und viele auf Facebook, konnte man ja auch lesen, haben sich darüber aufgeregt, so nach dem Motto, das ist hier eine Simulation, hier gibt es einen Frageknopf. Aber letztlich ist der Präsident da und verkündet seine Message. Noch ein Wort zu Breitband heute Nachmittag. Es geht natürlich um diesen Vorfall bei Apple, dass im iPhone die Ortsinformationen gesammelt werden. Und ein weiteres großes Thema ist die Renaissance der Vorratsdatenspeicherung. Also die EU hat da die Richtlinie überarbeitet zur Vorratsdatenspeicherung oder will das tun. Und die Frage ist jetzt, ob und wie das in Deutschland wiederkommt, nachdem das Bundesverfassungsgericht diese Vorratsdatenspeicherung ja gekippt hatte. Das ist dann heute 14.05 Uhr ein großes Thema. Also Breitband einschalten, wie gehört, ab 14.05 Uhr. Philipp Banse nach dem Auftritt des amerikanischen Präsidenten in der Zentrale von Facebook, 8.16 Uhr.